20.03 Uhr und ich begrüße alle Anwesenden zur heutigen Bundesvorstandssprechstunde. Es ist der 18. Januar 2016 und without further ado gebe ich direkt weiter an Hermi mit der Frage, wie denn die Woche war. Die Woche war anstrengend, aber ziemlich cool. Ich war am Donnerstag im Landtag NRW und habe mit netten Leuten produktive Dinge und Gespräche geführt. Dann war ich bei unserer Buchoklausur am Freitag und am Samstag beim Tag der politischen Arbeit in Kassel. Und am Sonntag hatte ich mehr oder weniger frei. Okay, Astrid, wie war es bei dir? Ja, ich habe so den letzten Rest an Vorbereitung mitgemacht, war dann auch auf dem TDPA. Vorstandsklausur hatten wir auch noch. Und damit war die Woche dann auch schon voll bis oben hin. Stichwort TDPA. Ich war ja jetzt selber nicht da. Ich denke, ich bin nicht der Einzige, der nicht da war. Deswegen würde ich an der Stelle mal fragen, ob mir eine von euch beiden mal eine kurze Zusammenfassung vom TDPA geben könnte. Hermi, magst du, weil ich mit den Slots nicht so viel tun konnte. Ich war ja am Rumschwirren. Okay, ich tue mein Bestes. Also, welche einzelnen Slots es gab, weiß ich jetzt irgendwie auch nicht mehr auswendig, aber wir haben da ja irgendwo ein Wiki. Grundsätzlich so als Gesamteindruck, es waren einige Leute da, die waren auch sehr motiviert. Es herrschte auch wirklich Arbeitsatmosphäre. Ich war irgendwie gefühlt den halben Tag mit der Monika Pieper und einer Gruppe zum Thema Bildung dabei, wo wir einen Antrag fürs Grundsatzprogramm ausgearbeitet haben. Der wird jetzt im Laufe der Woche noch irgendwie ordentlich in Form gebracht, textmäßig. Ansonsten, es waren erstaunlich viele Mandatsträger aus NRW da, gerade von der Landtagsfraktion, die sich da alle sehr eingebracht haben. Insgesamt hatte ich ein sehr gutes Gefühl. Ja, aber ich, wie gesagt, ich war halt nur am Samstag da und wie es am Sonntag war, kann ich dann gar nicht sagen. Da müsste die Astrid irgendwie ein, zwei Worte zu. Ja, ich habe jetzt erstmal den Link auf die Wiki-Seite ins Pad gepostet. Da werden dann auf jeden Fall noch die Aufzeichnungen verlinkt, weil die Slots zum Teil zumindest aufgezeichnet worden sind. Man kann sich da im Wiki auf jeden Fall so ungefähr ein Bild machen, was für Slots waren und worüber geredet worden ist. Von daher, das kommt jetzt so peu à peu mit rein. Wir werden dann auch an die Teilnehmer nochmal den Feedback-Link verschicken, dass wir dann eben auch entsprechend Feedback einholen können, damit wir immer besser werden können. Das ist so im Prinzip das. Ich war am Sonntag dann noch in dem Slot von Paki zum Internationalen. Der hat halt recht vollumfänglich erzählt, was wir auf internationaler Ebene so tun, was die PPI so macht und diese Scherze. Okay. So, dann gibt es denn eigentlich Fragen von den hier Anwesenden? Ja, meine habe ich ja reingeschrieben. Dann stell sie aber gleich hier. Ich mache eigentlich, oder wir machen eigentlich das mit dem Pad nicht mehr. Ach so, na gut. Ich war schon lange nicht mehr da. Gut, dann fange ich doch einfach mal an. Liebe Astrid, ich hatte dir ja vor kurzem einen kleinen Link geschickt zu den Sozialpiraten und einer ihrer Ausarbeitung zum Thema Mobbing und da wollte ich mal fragen, ob das schon vorher dem UFO bekannt war und ob er damit irgendwas ermitteln kann, wie er vielleicht Handlungsgrundlagen für sich darin sieht. Also ich habe das Dokument einmal kurz quer gelesen. Ich habe es dann so auch an die Kollegen mit weitergegeben. Inwiefern erwartest du, dass wir Handlungsgrundlagen für uns ermitteln? Inwiefern bist du der Ansicht, dass wir die Notwendigkeit haben? Also ich bin jetzt ein kleines bisschen irritiert von der Fragestellung, weil gefühlt impliziert die Frage für mich, dass der Bufo in irgendeiner Form vorsichtig ausgedrückt sich irgendwie an Mobbing beteiligt. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Nein, Kami, das ist natürlich überhaupt nicht gemeint. Ich habe hier bei mir im Verband eine sehr umtriebige Sozialpiratin, die an diesem Papier mitgearbeitet hat. Und sie meinte, das wäre auch schon vor geraumer Zeit mal an den Bufo gegangen, noch zu seiner Anfangszeit, aber dann wohl möglicherweise leider irgendwo verschütt, sodass sie mich gebeten hat, das nochmal einzubringen. Im unteren Teil steht ja auch diverses, wie man so im Normalfall auf Mobbing, insbesondere innerhalb der Piratenpartei, reagieren könnte. Und die Idee dahinter ist, dass ihr halt das, was dort steht, entsprechend publiziert, befördert, vorlebt. Also ausnahmsweise mal dieses Dropdown, um halt wieder ein wenig mehr Arbeitsatmosphäre auch auf Landesebenen unterzubringen. Das Ganze ist nicht nur etwas, was hier von Niedersachsen ausgeht, sondern nach dem, was mir gesagt wurde, sind da mindestens 4 Landesverbände sehr interessiert daran. Ja, ich kann damit aber trotzdem noch nichts anfangen. Wie gesagt, inwiefern konkret erwartest du denn, dass wir da irgendwelche Handlungsgrundlagen für uns erarbeiten? Ich meine, das prinzipiell gesehen ist es ja so, dass es da wohl Menschen gibt, die ein Defizit sehen. Und ich wüsste ganz gerne, wo dieses Defizit denn zu finden sei und wo denn da konkret Ecken sind, wo Menschen meinen, wir sollten uns verbessern. Wie gesagt, ich bin der Mittler bei der ganzen Sache. Ich habe nicht an dem Papier mitgearbeitet. Ich habe es mir auch durchgelesen, weil ich als LAFO ja auch gefordert bin. Wo wir LAFOs erst meistens sind, die am ehesten angegriffen werden hier in Niedersachsen. Aber davon ganz ab. Die Idee, wie gesagt, die dahinter steht, ist, dass ihr daraus etwas für euch ableitet. Die Frage ist, könnt ihr das tun? Wenn du nun sagst, du siehst da keine Grundlage drin, dann gebe ich das entsprechend so weiter. Und dann habe ich getan, was ich tun konnte. Na, sagen wir es so, es ist allgemein ein Papier, das sicherlich lesens- und bedenkenswert ist, das ist ganz klar. Ich finde an der Stelle jetzt allerdings für mich selbst konkret nichts, wo ich jetzt sage, ich muss mich an der Stelle so weit verändern. Ja? Weil ich auch nicht den Eindruck habe, dass ich hier irgendjemanden mobbe, aber bitte... Wenn sich jemand gemobbt fühlen sollte, dann denke ich, sollte er eine Möglichkeit finden, das an mich bzw. uns heranzutragen. Und dann müssten wir halt gucken, wie wir das entsprechend lösen. Weil Intention ist es mit Sicherheit nicht. So, das ist jetzt dieser Punkt. Also allgemein ist dieses Papier sehr sorgfältig ausgearbeitet und wirklich sehr, sehr gut. Das kann man sich auf jeden Fall bookmarken. Und ansonsten sehe ich hier jetzt konkret, in konkreten Situationen nicht, dass hier irgendwelcher Handlungsbedarf entstanden wäre, damit dann eben auch die Handlungsgrundlage sehr nebulös bleibt. Okay, also um es nochmal zu betonen, es ist mit Sicherheit nicht gemeint, dass Mobbing vom Bufo oder von einzelnen Mitgliedern ausgeht, sondern es wird tatsächlich mehr davon ausgegangen, dass hier der Bufo eine Führungsposition übernehmen soll, wenn es um die Bekämpfung von Mobbing geht. Dazu müssten wir allerdings auch erstmal informiert werden, entsprechend und zur Handlung aufgefordert werden. Ich meine, gut, wir sitzen hier an verschiedenen Ecken dieses Landes, ne? Und kriegen auch nicht immer alles mit. Dann muss man sich eben auch an uns wenden, weil, wie gesagt, wir können, also das können wir wirklich nicht leisten, dass wir permanent überall hingucken, was da jetzt gerade passiert. Das ist einfach nicht leistbar für einen Vorstand. Ich möchte einen Vorschlag machen, wenn ich das darf. Du darfst alles. Alles wäre jetzt ein bisschen viel. Ich gebe das so weiter, dass halt der UFO, ich hoffe jetzt mal, du sprichst für den gesamten Bundesvorstand, gerne bereit ist, entsprechend zu insistieren, wenn ihm zur Kenntnis gebracht wird, dass hier oder dort entsprechende Mobbinghandlungen stattfinden und dann von sich aus überhaupt die Möglichkeit haben, eingreifen zu können. Wie gesagt, wenn er informiert ist. Ja, das ist es, was ich gerne so weitergeben würde. Ja, man möge uns das zur Kenntnis bringen. Wir bewerten das dann selbstverständlich und tun das, was wir tun können. Also wie gesagt, alles können wir auch nicht. Wir können beispielsweise auch nicht unbedingt hinfahren, was weiß ich, nach Niedersachsen oder nach woanders hin und da Schlichtungsgespräche führen. Aber wir werden sicherlich gucken, dass eben entsprechende Geschichten passieren können. Das denke ich doch. Hermi, was sagst du? Passt. Das ist fast mehr, als ich erwartet habe. Herzlichen Dank. So, weitere Fragen? Ich habe da mal eine Frage. Bin ich zu verstehen? Ja. Laut und deutlich. Ah, wunderbar. Ja, ich habe ja jetzt festgestellt, da gibt es einen neuen Bundesparteitag. Ich war beim letzten Bundesparteitag und da gab es ja 3 Grundsatzprogrammanträge, die angenommen worden sind. Jetzt habe ich aber auf der Internetseite noch nicht entdecken können, dass die irgendwo eingearbeitet worden sind. Ich hatte auch euch vom Vorstand schon mal Ende November eine Mail geschickt und nachgefragt, was denn damit ist. Und auch mit angeboten, ich könnte ja selber redaktionelle Arbeit da übernehmen. Und da kam keine Antwort. Ja, jetzt frage ich mich, was macht das für einen Sinn, hier nochmal einen Programmparteitag zu machen, wenn man selbst die Anträge von vor einem halben Jahr nicht einarbeitet? Hattest du eine Mail geschickt? Habe ich gemacht, ja, an vorstand@piratenpartei.de. Okay, dann muss ich jetzt echt ernsthaft im OTRS nochmal wühlen, Markus. Weil die ist mir nicht vor die Augen geraten. Tust mir einen Gefallen, schickst du die bitte nochmal mit dem kurzen Hinweis, dass ich die bitte sehen möchte. Okay, an die gleiche Adresse? An vorstand@, ja, damit es im OTRS aufläuft. Und mit dem Hinweis, dass das explizit, dass ich das sehen möchte. Okay, mache ich gleich. Merci bien. Was gibt es noch zu fragen? Ihr seid heute aber überraschend ruhig alle. Warum überraschend? Ich weiß nicht, ich hatte jetzt irgendwie die letzten paar Male, als ich moderiert habe, ich habe jetzt seit länger nicht wegen Feiertage und Krankheit das Gefühl, dass irgendwie deutlich mehr Redebedarf war, aber vielleicht ist das ja auch immer eine Momentaufnahme. Ja, es ist montags, es ist kalt draußen. Genau. Es ist kalt, die Leute sind alle schon einem warmen Bett. Gibt es eigentlich Ergebnisse denn von dem Tag der politischen Arbeit? Du meinst jetzt irgendwie Ergebnisse im Sinne von konkreten Anträgen oder? Ja, ja. Die werden wahrscheinlich im Laufe der Woche alle noch irgendwie eingereicht werden. Also wie gesagt, ich weiß von der Gruppe, die sich mit dem Thema Bildung beschäftigt hat, dass der noch kommen wird. Wir treffen uns am Donnerstag nochmal, um das alles auszuformulieren. Ich bin sicher, da kommen auch noch ein paar andere, aber keine Ahnung, wie da der aktuelle Stand ist. Also Leinenlos ist ja so ein paar Etagen höher. Da schaue ich dann auch gleich nochmal vorbei, einfach um reinzuhören. Und da wird sicherlich auch noch heute einiges gemacht, was dann verschriftlicht wird für Lambertheim. Das klingt doch hervorragend. Ich glaube, damit wäre auch die Frage im Pad in Zeile 9 bezüglich der 6 Anträge erledigt. Ich habe übrigens vorhin 9 gezählt, aber wir kennen unsere Pappenheimer ja, wir sind immer alle gerne auf dem letzten Drücker unterwegs. Ich bin sicher, da wird noch einiges kommen. Okay, wenn die Basis nicht fragt, dann fragt der Bufo die Basis. Wer von euch plant oder weiß von Planungen vor Ort, bei sich, zu Hause, von Aktionen im Rahmen unserer Themenwoche zum BGE? Für Niedersachsen weiß ich leider nur das, was im Wiki steht, sprich, dass Michael Berndt etwas im Norden auf die Beine stellt. Ich gehe mal davon aus, wenn die Leute denn tatsächlich das Material in den Fingern haben, dann werden sie auch wieder, wie du eben schon sagtest, auf letzten Drücker aktiv werden. Ich kann anbei schon mal die Werbetrommel rühren. Am 28. Januar gibt's hier im Dicken Engel eine kleine Infoveranstaltung dafür, bei der auch das entsprechende Material vorgestellt wird, also Flyer und die Logfiles von Kompass und so allgemein BGE. Was ist das überhaupt? Was fordern die Piraten dazu? Was besteht bei uns im Programm? Wie ist da der aktuelle Stand allgemein? Kommt einfach vorbei und hört zu, stellt Fragen. Was für Aktionen kann man denn machen zum Thema? Wie lange bist du jetzt ganz grob Pirat? Also ich bin sicher, du brauchst nicht den Bufo bzw. die Gensek, die dir vorbetet, was man alles an Aktionen machen kann. Also wir haben ja den üblichen Infostand bzw. einen Infoabend oder mach einfach einen Stammtisch, bei dem du mit deinen Piratenkollegen über das Thema diskutierst, wenn du daran Spaß hast. Es gibt 20 Millionen Dinge, die man tun kann an Aktivitäten, um zu informieren. Das Wiki ist voll von How-Tos. Ja, hau rein. Ansonsten, ich denke mal für meinen Kreis kann ich auf jeden Fall sagen, dass was passieren wird im Rahmen dieser Themenwoche. Möglicherweise werden wir dann sogar noch im Umfeld oder im Umland einen zweiten Infostand veranstalten. Da gab es jetzt halt am Wochenende Überlegungen dazu. Also, dass wir auch quasi das Umland von uns, das im Moment eher so ein bisschen brach liegt, weiter ein bisschen aktivieren können. Das klingt doch gut. Gerüchte behaupten, dass auch die Fraktion in NRW einen Thema hat. Ich finde das ja heute sehr entspannend, dass keiner was fragt. Trauen sich alle nicht. Tja, dann kann ich auch nicht helfen. Na, ich würde dann vielleicht nochmal nachfragen, ob denn die Esmeralda jetzt meine Mail bekommen hat. Moment, da müsste ich erstmal ins OTRS gucken. Dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis sie durchgeschoben wird. Also im OTR ist es noch nicht aufgelaufen. Also Betreff heißt Aktualisierung des Grundsatzprogrammes und dann habe ich gleich geschrieben, Esmeralda möchte das sehen. Ja, das ist gut. Dann kriege ich das auf jeden Fall rübergeschossen. Notfalls einfach nochmal kurz auf Twitter schütteln oder so. Morgen, ne? Weil ich fürchte dann fast, dass ich heute nicht mehr dazu komme. Naja, eigentlich wollte ich mich jetzt nicht damit abspeisen lassen. Also eigentlich ist ja die Frage auch unabhängig von der Mail, warum ist knapp ein halbes Jahr nach dem Parteitag das noch nicht ins Grundsatzprogramm eingearbeitet? Beziehungsweise in den Fließtext, weil im Grundsatzprogramm ist es drin, in dem Moment, in dem es beschlossen ist. Also wir haben ja diesen Fließtext einfach, der im Wiki veröffentlicht ist, der muss sowieso überarbeitet werden. Und momentan sind ja ziemlich viele Leute einfach auch mit der generellen Überarbeitung des Grundsatzprogramms beschäftigt. Es ist tatsächlich übersehen worden offensichtlich, weil sonst wäre es ja geändert worden entsprechend. Und das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist, dass ich einfach auf deine Mail warte und dass ich mir dann Leute suche, die das machen. Ne? Das kann eventuell ein Momentchen dauern, also ungefähr eine Woche, aber bis dahin sollten wir es dann haben. Anmerken möchte ich, dass nicht jeder das Grundsatzprogramm im Wiki bearbeiten kann. Also ich habe auch schon, glaube ich, eine relativ hohe Einstufung. Ich komme da auch nicht rein. Also da müsste der Kollege dann erst nochmal entsprechend freigeschaltet werden. Ja, deswegen muss ich ja jemanden suchen. Okay, habe ich es dann richtig verstanden, dass in einer Woche oder spätestens in zwei Wochen dann mit der Einarbeitung zu rechnen ist? Damit ist dann zu rechnen, ja. Wie gesagt, tu mir einen Gefallen, frag morgen einfach auf Twitter nochmal kurz nach, ob ich die Mail dann bekommen habe. Weil das gut sein kann, dass das bis morgen dauert, bis das durchs OTRS und dann bei mir gelandet ist. Und dass ich es um Himmels Willen nicht verpenne. Weil, ich meine, wir haben alle einen Brötchenjob und Sachen zu tun. Da kann sowas dann echt passieren. Ich hoffe es zwar nicht, aber es ist mir immer lieber, ein Fallback zu haben, dass mich jemand erinnert. Ich habe zur Not eine Notiz gemacht. Das finde ich sehr liebenswert von dir. Danke, Hermi. Ich frage dann jeden Morgen vor mir nach. Frag lieber während des Tees. Das ist gemäß Twitter immer unendlich früh. Ja, also um 10? Nein, das ist normalerweise irgendwo zwischen 6 und 7. Ist doch nicht früh. Anders ausgedrückt, bevor ich jetzt in der letzten Woche meinen Jetlag ausschlafen musste, wusste ich gar nicht, dass Astrid Tee trinkt. Ja, nun gibt es gar keine Fragen mehr. Wenn das der Fall ist, überlege ich nämlich gerade, ob wir mal wieder die gute alte Tradition der Buchvorsprechhalbe Stunde greifen lassen. Vorher hätte ich ja nicht gewusst, ob Kaffee nicht auch eine Alternative ist. Nee, du, das geht leider nicht mehr. Da habe ich ein bisschen übertrieben und dann war einfach der Blutdruck zu hoch und seitdem trinke ich Tee. Tee kann ja auch viel Koffein haben. Ich habe heute übrigens Waldmeister-Tee entdeckt. Ja. Es gibt nichts Größeres als Waldmeister. Pudding. Alles. Na gut. Dann ist das eben so. Ich bin da auch nicht undankbar dafür. Ich fühle mich heute auch schon den ganzen Tag wie mit einem Klammerbeutel gepudert. Dann können wir an dieser Stelle, glaube ich, guten Gewissens einen Strich ziehen, bevor ich mich jetzt hier noch 15 Minuten lang von einem Kanal anschweigen lasse. Und euch alle gleich mit. Ja, dann. Sei das hiermit das offizielle Ende. Ich bitte dann um das Einstellen der Aufnahmen und wünsche euch allen noch einen schönen und produktiven Abend. Ja, danke gleichfalls. Ja, danke schön fürs Dasein und fürs Fragenstellen. Dann bis nächsten Montag.